Liebe Hörer, eine Kompanie von der Westfront hat uns besonders gewichtige Grüße geschickt. Eine Spende von 365 Mark und 5 lebende Schweine. 5 erbeutete französische Schweine im Gesamtgewicht von 11,5 Zentnern. Die Überbringer dieser herzerfreuenden Spende, die Schützen Max Kramer und Heinrich Hammer, wollten uns noch durch ein selbstgedichtetes Lied erfreuen. Leider haben sie den Text der 48 Strophen verloren. Schade, aber wir wollen den Willen für die Tat nehmen. Ich bin froh, ich bin kein Intellektueller, kein Ziegenscheiter, Aufgeklärter, kein ganz Heller. Das hat mir oft genützt im Leben, denn manches Mal tut Sachen geben, wo es ganz gut, wenn man nicht ist grad zugelehrt. Ein bisschen dumm sein hat sich oft bewährt.